nicht länger warten. Ich muss hier weg, mir fehlt die Luft zum Atmen. Und wenn die Welt um mich verstummt, hör ich eine Melodie. Ich hab geträumt, ich würd am Ufer stehen, hab es in Stille Tiefe glitzern sehen. Dort, wo das Glück verborgen liegt und ein Herz mich ewig liebt. Dort, wo es Atlantis gibt. Atlantis liebt. Zu ertrinken. Auf Feuerflügeln trug es mich in ein Land der Fantasie. Hab keine Angst vor Stürmen und Gezeiten. Der Zauber wird mich sicher hingeleiten. Dort, wo mein Traum zu Hause ist und der Mond die Sonne küsst. Weil alles Liebe ist. Atlantis liegt und die Zeit. Was wir mit dem Herzen sehen, wir beide schwerelos auf der Reise zur Unendlichkeit. Es ist nie zu spät. Atlantis liegt. Es ist nie zu spät. Mein Atlantis liegt.